Erster, dies ist eine Botschaft über Mob. In der Nacht wurden Amob und Kirmob besiegt und zerstört. Zweiter, die Leute von Dibon gingen zu einem hohen Ort, um zu weinen. In Nebo und Medeba weint Mob laut. Alle haben ihre Haare und Bärte abrasiert. Dritter, in den Straßen tragen die Menschen Trauerkleidung. Auf den Dächern und Märkten weinen alle laut. Sie weinen sehr viele Tränen. Vierter, Hesbon und Eleale klagen. Man hört ihr Schreien bis nach Jahaz. Darum schreien die Soldaten von Mob. Ihre Herzen zittern. Fünfter, ich bin sehr traurig wegen Mob. Die Menschen fliehen bis nach Zor und Egla. Sie gehen den Weg nach Luhit hinauf und weinen dabei. Auf dem Weg nach Horonaim schreien und klagen sie. Sie sind zerstört. Sechster, die Wasser von Nimrim werden zu trockenem Land. Das Gras wird trocken. Die Pflanzen sterben. Alles Grüne ist weg. Siebter, darum tragen die Menschen ihre letzten Dinge. Sie tragen auch ihr Essen über den Weidenbach. Achter, man hört Klagen überall in Mob. Man hört das Weinen bis nach Eglaim. Man hört es auch bis zum Brunnen Elim. Neunter, die Wasser von Dimon sind voll Blut. Gott wird Dimon noch mehr Unglück bringen. Ein Löwe wird die Menschen angreifen, die aus Mob geflohen sind. Er wird auch den Rest des Landes angreifen.